Ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Bring das Mixtape jetzt auf den Markt. Lad das Magazin und dreh durch. Ein echter Bratton übernimmt die Bank. Ich sag nur mir, fliegen Kugeln in die Brust und ich halt's durch. Geben Lebenssheet ein wie bei GTA 5. Ball dir der Kopf weg, siehst grad Connect, Supersonic. Fick die Rolex, Weakness, Todeseinzug reicht. Lauf lieber einen Bogen, schlecht erzogen. Großes Problem, sag was tun wir mit dem Jungen. Er rappt irgendwie gezwungen und es flinkt wie Jengis Zunge. Dieses Mic bleibt meine Wumme wie der Nagel. Neue Reimketten, ich schieße durch dein Sheriffstern. Dein Revolver kann dir auch nicht helfen. Ich sagte, ich hab viel vor. Das neue Mixtape wird Hardcore. Zur Probe schick ich es in den Knast. Verrat mir nur dein Standort. Mein Passport aus Frankfurt. Die ukrainische Behörde. Was bombt auf Maximum. Soweit ich seh, nur wippende Köpfe. Action im Salut, heißt den neuen Sheriff willkommen. Ich durchlöcher deinen Sombrero, keiner von euch wird mir entkommen. Ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Wow, jetzt ist es soweit. Ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Wo? Attention, da kommt her. Neuer Sheriff ist in der Stadt. Wow, mach jeden Stil und anvisiert. Ich schieße durch dein Sheriffstern. Mach was du willst, du hast keine Chance. Ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Wow, jetzt ist es soweit. Ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Wo? Attention, da kommt her. Neuer Sheriff ist in der Stadt. Wow, mach jeden Stil und anvisiert. Ich schieße durch dein Sheriffstern. Mach was du willst, du hast keine Chance. Alex Sash bei Warner Chappell, Deutsch Raps Clint Eastwood. Mein Manager macht Rolle klar, sagt Hollywood, 385 ist da. Am Skistand die Pump testen, ich hab niemanden vergessen. Schluchhaus aus dem Dorf servieren, warm gemacht, mein Abendessen. Aufgepasst und hinsetzen, kurze kippende First Lesson. Denn sich mit mir zu messen, heißt so viel wie ich muss stechen. Top, halt geh durch die Texte, kenne keine Wege mehr, komm vorbei. Schmeiß die Platte in die Pässe, spring zum Beat, demonstrier den Style. Es gibt keine Cowboys mehr, weil OL alle weggestormt hat. Wer von euch will Konter? Bomben fliegen, es gibt Backenfutter. Achtung, kleine Dreckscharmutter, du bist hier nicht bei Jacuzza. Hier fliegen die Kugeln scharf, mitten durch dein Papp, du Loser. Hol dich von deinem Höhtrip runter, alles was du machst ist Blendung. Ich erkenn dich von Entfernung, hau dein Face ein mit der Magnum. OL Blatt am Flow perfekt und ich hab krassen Stil entdeckt. Mein Joint schmeckt nach Killerkusch, der Sheriff wird jetzt eingecheckt. Ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Wow, jetzt ist es soweit. Ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Wo? Attention, da kommt her. Neuer Sheriff ist in der Stadt. Wow, mach jeden Stil und anvisiert. Ich schieße durch dein Sheriffstern. Mach was du willst, du hast keine Chance. Ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Wow, jetzt ist es soweit. Ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Wo? Attention, da kommt her. Neuer Sheriff ist in der Stadt. Wow, mach jeden Stil und anvisiert. Ich schieße durch dein Sheriffstern. Mach was du willst, du hast keine Chance.